la la, sha la la la la la la la. Wir feiern heute ne Party. Endlich Wochenende. Come on, let's go, hoch die Hände. Jetzt wird durchgestartet. Viel zu lang haben wir drauf gewartet. Heute wollen wir ans Limit und noch weiter gehen. Lasst uns alles geben, bis wir nicht mehr stehen. Fetter Beat und bunte Lichter. Keiner denkt an morgen. Alle wollen.